So, ich bin gebeten worden, darauf hinzuweisen, dass einige etwas schwer verstehen können, wenn mehrere gleichzeitig reden. Das ist das alte Problem. Und deswegen möchte ich bitten, dass wir uns darum bemühen, dass immer nur einer spricht. Das würde die Sache für die, die schlechter hören, erleichtern. Sie müssen das Wort ertragen. Ja, das haben wir ja gerade gemacht. Und rigoros sagen. Und man muss sich dran halten. Man muss sich melden und am besten aufstehen, ja. Dass jeder hört. Und dann dann hat es aber keinen Gesprächscharakter mehr. Wir haben ja gesagt, wir wollten das Gespräch. Aber durcheinander reden sollte man wirklich vermeiden. Gut. So, und jetzt wer war eigentlich vor der Pause dran? Bitte Sie. Und dann wollen wir ja Horst Mahler noch hören, was er zu seiner jetzt abgelehnten Revision uns zu sagen hat. Bitte. Am 11. Dezember soll ja nun endlich die Holocaust-Konferenz in Teheran beginnen. Ach, ist das jetzt festgelegt? Ja, so viel war nicht festgelegt. Da möchte ich gerne mal wissen, Herr Mahler, wie Sie das einschätzen, was für einen Einfluss das in Deutschland haben könnte, vielleicht sogar auf die Justiz? Das ist das Thema Ahmadinejad und da sollten wir auch heute noch darauf eingehen, weil das wird immer wichtiger. Ja. Komm mal. Also, wo wir alle hin? Du bist gefragt. Willst du dazu was sagen? Ja, vielleicht. Bin ich gefragt. Ja, eben. Ja. Du bist... Du antwortest. Also nein, jetzt zu Teheran sage ich jetzt nichts. Dann sag bitte etwas, meine Frage zu dem Umgang mit der Revisionsablehnung. Aber ich möchte da... In dieser Woche ist dieses Buch, was ich heute bekommen habe, Der Kampf für eine wahre deutsche Geschichte von Heino Jansen aus dem ostfriesischen Zetel, dem iranischen Staatspräsidenten, übergeben worden. Der hat das in iranischer Sprache. Und das wird also eben also eine, das wird also in allen iranischen Hotels, in den Banken, in den Schulen, wird das in jeder Klasse ab 12. Lebensjahr, wird denen das unterbreitet. Wie viele Exemplare haben die Dokumente? Die haben also Zehntausende von Exemplaren, sind also in iranischer Sprache erschienen. Haben die das selber übersetzt? Ja, ja. Und heute habe ich es gekriegt. Aber in Deutsch. Auch in Deutsch. Gut, jetzt deine Frage. Antwort bitte. Ja. Erstmal musst du ja mitteilen, das wissen die anderen ja noch nicht. Das gibt die Revision. Also, ich habe sowieso mal eine Frage an die hier Teilnehmenden. Ob sie überhaupt wissen, dass ich verurteilt bin zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung und weswegen ich verurteilt bin. Ist das klar? Nein. Also ich dachte, Sie bitte? Ja, nein. Das würde mir der Eindruck erweckt. Ich bin überhaupt völlig ein unbeschriebenes Blatt in Sachen Holocaust-Leugnung. Und ich bin verurteilt worden wegen eines Schriftsatzes, den ich als Prozessvertreter der NPD im Verbotsverfahren dem Bundesverfassungsgericht unterbreitet habe zur Frage, ist die Partei deshalb zu verbieten, weil in ihren Reihen der Antisemitismus geschürt wird. Natürlich musste ich mich als Prozessvertreter dann mit diesem Anwurf auseinandersetzen und das habe ich dann sehr ausführlich getan, weil das für mich also eine ganz bestimmte Bedeutung hat, diese Problematik. Der Schriftsatz ist insgesamt über 260 Seiten und es fand nach Einreichung beim Bundesverfassungsgericht eine Pressekonferenz im Gebäude der NPD in Berlin statt. Da war der Mitverteidiger Eisenegger, der inzwischen verstorben ist, Udo Vogt, ich und dann der Pressesprecher und haben diesen Schriftsatz vorgestellt und ich habe, weil er eben so umfangreich ist, für die Pressevertreter, die zahlreich vertreten waren, das war großes Interesse, eine Handreichung für Journalisten gemacht. Und da habe ich dieses Thema nicht angesprochen. Und dann war ein Journalist, also am besten, ich lese mal vor, der Prozess hat ein Jahr gedauert in Berlin. Der hat hervorgebracht einen 542 Seiten langen Beweisantrag zu dieser Thematik und das Urteil, das ist hier so dünn, das sind 8 Seiten, wovon das Eigentliche sich auf eine halbe Seite reduziert. Der Sachverhalt, ist wie folgt festgestellt. Im Jahre 2002 vertrat der Angeklagte die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, Klammer auf, NPD, Klammer zu, deren Mitglied er damals war, in seiner Zeit anhängige Verbotsverfahren gegen diese Partei von dem Bundesverfassungsgericht, Klammer auf, Aktenzeichen des Verfahrens beim Bundesverfassungsgericht. In diesem Verfahren verfasste er mit Datum 30. August 2002 einen mehrere hundert Seiten umfassenden Schriftsatz, in dem sich auf Seite 105 folgende Passage findet. Zitat: Der Hass auf die Juden stellt sich als etwas ganz Normales, nochmal in Parenthese, heraus. Ja, er ist geradezu das untrügliche Zeichen eines intakten spirituellen Immunsystems, also von geistiger Gesundheit. Eine Gesundheit, die Juden zu Recht fürchten. Zitat Ende. Diesen Schriftsatz stellte der Angeklagte am 2. September 2002 in Räumlichkeiten der NPD in Berlin-Köpenick der Presse vor. Dabei erwähnte er die zitierte Passage möglicherweise ebenso wenig, wie sie in einer ebenfalls von ihm gefertigten Kurzfassung des Schriftsatzes, der an die anwesenden Journalisten verteilt wurde, enthalten war. Allerdings wurde auf entsprechende Bitte mit Zustimmung, beim Juristen muss es gleich klingeln, mit Zustimmung des Angeklagten, unter anderem dem Zeugen Leithäuser, Journalist der Süddeutschen Zeitung, wie auch einigen anderen Journalisten, der komplette Schriftsatz, Klammer auf, mit der oben zitierten Passage, Klammer zu, wohl vom Pressesprecher der NPD ausgehändigt. Mit deiner Zustimmung angeblich. Jedenfalls, der Zeuge Leithäuser schrieb in der FAZ, über die Pressekonferenz, den Schriftsatz und die fragliche Passage, jedenfalls ein Leser dieses Artikels stellte Strafanzeige. Das ist so der Sachverhalt. Mehr ist da nicht. Zustimmung, das ist keine Tatsache als solche, sondern es ist eine Wertung. Zustimmung ist in zweierlei Formen möglich. Das ist die vorhergehende Zustimmung, die nennt man Einwilligung. Oder die nachfolgende Zustimmung, das ist Genehmigung. Das Gericht hat sich überhaupt nicht festgelegt, war es eine vorherige Zustimmung oder eine nachfolgende Zustimmung. Eine nachfolgende Zustimmung, also die Genehmigung, wäre strafrechtlich völlig ohne Bedeutung. Wenn jemand zunächst völlig unabhängig von mir diesen Schriftsatz verbreitet und ich es nachträglich billige, wird es in meiner Person deshalb nicht zu einer Straftat. Ich habe nicht verbreitet. Ich habe nur die unabhängig von mir geschehene Verbreitung nur gebilligt. Aber es gibt nur ganz wenige Straftaten, deren Billigung eine eigene Straftat ist. Dazu gehört die Weitergabe eines solchen Schriftsatzes nicht. Das Gericht hat also nicht einmal klargestellt, in welcher Form die sogenannte Zustimmung vorher oder nachher erklärt worden sein soll. Das habe ich alles in der Revision gerügt und ich war eigentlich ziemlich sicher, also das kann ja nichts passieren. Bundesgerichtshof verwirft mit einem Satz, ist offensichtlich unbegründet, ohne jegliche Auseinandersetzung damit. Ja? So, das ist also der Sachverhalt und jetzt ist das Urteil rechtskräftig und ich muss jeden Tag damit rechnen, wie Rigolf Hennig eine Ladung zu bekommen und dann ist eine 2-Wochen-Frist. In dieser Frist muss man dann irgendwie dort einrücken. Sonst wird man per Haftbefehl gesucht und dann wird eben irgendwann mal verhaftet. Ne? So. Aber in welchem Zusammenhang steht diese lächerliche Angelegenheit zu Ihren zahlreichen Holocaust-Leugnungen, die offenkundig sind? Naja, ich bin ja zahlreich angeklagt. Das ist auch so eine Sache. Ich bin schon seit Jahren angeklagt. In Stuttgart, in Potsdam, in Berlin. Aber es findet nichts statt. Ich habe zwar ein Berufsverbot bekommen, ein vorläufiges, und das ist also das, was jetzt rechtskräftig ist. Da bin ich verurteilt und in anderen Verfahren hat bisher noch keine Verhandlung stattgefunden. Seit Jahren nicht. Noch nicht bei der ersten Instanz, nicht? Nicht bei der ersten Instanz. Und wie kommt es zu diesem hohen Strafmaß? 3 Jahre? 9 Monate? 9 Monate. Ja, Entschuldigung, 9 Monate. Wo rechnen Sie, wenn Sie einrücken, wo werden Sie da schätzungsweise einrücken? Frau Straub. Es kann in Cottbus sein, es kann irgendwo in Spremberg sein, oder in kann Berlin sein. Aber man kann Berlin ja anscheinend was erreichen. Ohne gute Bücherei ist. Ja, ja. Gut. So, ja, also das gibt es ja nicht mehr. Bitte? Spandau gibt es ja nicht. Nee? Nee, nicht Spandau nicht. Spremberg, habe ich gesagt. Hast du den so. Witz nicht verstanden? Aber die könnten ja dann die Gelegenheit nutzen, wenn sie einsetzen, die ganzen anderen Verfahren schon durchzuziehen. Dann kommt das ein. Dass sie dann richtig zum Schluss, das ist meine Vermutung. Ich hätte mit Klaus ja auch dass wenn sie erst einsetzen, dass sie dann auf einmal werden, zig Prozesse rechtskräftig und urteilen. Das ist meine Befürchtung. Dann warten wir mal ab, wie weit die da noch kommen. Bitte? Warten wir mal ab, wie weit die da noch kommen. Also das sind auch so Sachen, wo wir ganz deutlich spüren, die wollen nicht ran. Ich bin also zum ersten Mal wegen Holocaust-Leugnung im Zusammenhang mit dem Verfahren gegen Frank Rennecke in Stuttgart angeklagt worden. Da war ich Verteidiger in der zweiten Instanz. Und da ging es darum, das wurde von zwei Verteidigern vertreten, das eine ist der Professor Weiler, der hatte sich auf ein Lied, das heimatvertriebenen Lied, kapriziert und den Holocaust-Komplex, den hat er mir überlassen. Rennecke war also angeklagt und in erster Instanz verurteilt, weil er in zwei Exemplaren eine Schrift eines anonymen Verfassers genannt, die Schrift Dokumentation oder Argumente der Verteidigung. So. Da war eine Kurzfassung der revisionistischen Geschichtsforschung mit den harten Sachargumenten. Grundwasserstand in Auschwitz lässt gar nicht zu, dass man da Gruben, ja, und so weiter. All diese Sachen. Und da habe ich Punkt für Punkt, was in dieser Broschüre ist, unter Beweis gestellt. Dass das Grundwasser in Auschwitz, weil da zwei Flüsse zusammenfließen, nur 50 cm unter Oberfläche oder 40 cm, dass in eine Telefonzelle nur so und so viel menschliche Körper passen und so weiter. Das stand in dieser Broschüre drin und in der stand dann ausdrücklich drin. Damit wird aber nicht der Holocaust geleugnet, aber möglicherweise hat er ganz anders stattgefunden, denn so kann es ja wohl nicht gewesen sein. Und das waren 80 Punkte, Tatsachenkomplex, und da habe ich 80 Beweisanträge gestellt und wurde dann, weil ich diese Beweisanträge gestellt habe, in Stuttgart beim Amtsgericht angeklagt wegen Holocaust-Leugnung. Zunächst jahrelang nichts, dann nach 2 Jahren wurde ein Termin anberaumt, ich habe schon eine Fahrkarte gekauft, Billigtarif, 2 Tage vorher abgesagt, ich kriegte den Fahrpreis nicht zurück. So. Und dann haben wir festgestellt, durch Akteneinsicht, dieser Richter in Stuttgart hat an den Bundesgerichtshof geschrieben, man möge ihm die Sache doch wegnehmen und nach Berlin, denn in Berlin sei ich ja auch wegen Holocaust-Leugnung angeklagt, und zwar beim Landgericht, bei der Strafkammer. Und die können doch das viel umfänglicher und besser untersuchen als so ein kleiner Amtsrichter. Und der Bundesgerichtshof nimmt das und bringt es nach Berlin. Dann war ich auch wegen Holocaust-Leugnung in Potsdam angeklagt. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wann, was ich da gemacht haben soll. Irgendwo werde ich was gesagt haben. Nicht? Da war ich auch angeklagt, also bin ich angeklagt, und es dauerte auch lange. Und dann kam ein Termin im Januar diesen Jahres, 10. Januar sollte stattfinden, 2 Tage vorher auch aufgehoben. Und dann stellen wir durch Akteneinsicht fest, dass diese Richterin in Potsdam nicht an den Bundesgerichtshof geschrieben hat, sondern an das Landgericht in Potsdam, da bin ich auch angeklagt, wegen Holocaust-Leugnung. Sie mögen doch die Sache an sich ziehen, dann könnte man das zusammen verhandeln. Da schreibt die Strafkammer zurück, nein, machen wir nicht. Die Geschäftslage bei uns ist so, dass der Fall Mahler erst Ende 2006 zur Verhandlung kommt. Beim Amtsgericht geht es schneller und der Mann hat Anspruch, so schnell wie möglich Klarheit zu haben. Dann haben sie also wieder zurückgegeben. Das hat aber die Frau nicht ruhen lassen, die hat dann nochmal geschrieben und jetzt hat das Landgericht in Potsdam entschieden, sie nehmen die Sache an sich. Nicht? Und seitdem still roter See, dann bin ich in Berlin noch angeklagt. Da haben sie mir, diese Anklage ist entstanden, wegen meiner Äußerungen als Angeklagter im Prozess wegen dieser Journalismusgeschichte. Und da haben sie mir ein Berufsverbot vorläufig auferlegt und das ist jetzt schon 2 Jahre lang. Nicht? Aber keine Behandlung in Sicht. So ist also der Stand der Dinge. Ja. Was Sie da so treiben und wie. Und wie lange Sie noch so treiben können, das ist auch eine Frage. Ja. Und die Entwicklung ist eigentlich sehr günstig, was sich jetzt so tut. Da komme ich zu Ahmadinejad. Ich weiß nicht, ob der Brief, den er an die Angela Merkel geschrieben hat, in diesem Kreis schon bekannt ist. Wer hat ihn schon gelesen? Ganz viele. Ja. Ja. Dann sollte man vielleicht noch mal kurz nur zusammenfassend einiges. Haben wir ihn da? Ich höre hier auch. Dieser Brief ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert, und das für uns Wichtigste ist, dass hier zum ersten Mal von einer solchen Persönlichkeit, immerhin ist er der Präsident eines großen Staates, der auch Macht darstellt, wird eine völlig neue Sicht der Dinge vorgetragen, eine völkische Sicht, eine klare Erkenntnis, dass Deutschland noch unter Besatzungsherrschaft ist und nicht nur Deutschland, und dass es überall bestimmte Kräfte sind, die diese Besatzungsmacht darstellen, dass Deutschland in der Geschichte eine große Rolle gespielt hat als kulturschöpferische Nation. Sein Begriff, Hitler hat ja unterschieden zwischen kulturschöpferischen Nationen, Kulturträgernationen und Kulturzerstörernationen oder Völker. Und die Arier sind die Kulturschöpfer, gewisse asiatische Länder sind Kulturträger, Japan und so weiter, die tragen eine Kultur weiter, modifizieren sie, aber sie schöpfen keine eigene, jetzt heute noch maßgebliche Kultur. Und da geht er eben auch darauf ein, dass die Arier, da sind dieses Wort nicht, aber die Iraner und die Deutschen ja da was Gemeinsames haben, als kulturschöpferische Kräfte. Und dass er nicht versteht, dass man also ein solches, mit solches Land, mit dieser Vergangenheit demütigt und eine Wolke von Schuldbehauptungen und so weiter über diesem Volk aufgebaut hat. Und das ganz Erstaunliche ist, dass doch maßgebliche Kreise dieses Volkes sich daran beteiligen. Das ist das, ja? Ganz deutlich. Das spricht er voll aus und spricht dann auch, aber wir haben auch zur Kenntnis genommen, dass es jetzt eine Bestrebungen gibt, die Handlungsfähigkeit, also das Deutsche Reich wiederherzustellen, formuliert es etwas. Die Souveränität herzustellen. Das ist ja genau unsere Position, und das ist auch bemerkt worden, haben wir das andere jetzt mal? Von der Welt, nicht? Ja. Die Welt am Sonntag. Ich will mal holen. Ja, gut. Ja. Die Welt am Sonntag, Online-Ausgabe vom 31. August 2006, also ziemlich neu. Überschrift, Hauptwiderspruch, das ist ein Begriff, den Mao Zedong in die politische Diskussion eingeführt hat, dass es immer darauf ankommt, den Hauptwiderspruch zu erkennen und am Hauptwiderspruch eine politische Praxis zu entfalten, um die Kräfte, die den Hauptwiderspruch ausmachen, in Bewegung zu setzen. Dann kommt die eigentliche Unterschrift, Ahmadinejads Brief an Kanzlerin Merkel, Doppelpunkt, echter Islamofaschismus. Und dann geht's los. Das Interessante an Ahmadinejads Brief an Angela Merkel ist, dass er unverblümt Topoi, also Begrifflichkeiten, der nationalsozialistischen Ideologie übernimmt und mit islamischen Motiven mehr schlecht als recht verbindet. Es handelt sich also tatsächlich um ein Dokument des Islamofaschismus, nicht bloß eines radikalisierten Islamismus. Ja, die eigentlich islamischen oder islamistischen Anteile wirken sogar aufgesetzt und wenig überzeugend, als hätte, sagen wir, Horst Mahler den Brief. Im Zentrum steht nämlich kein religiöses, sondern ein nationales, besser ein völkisches, rassisches Konzept, das der kulturbildenden Völker, zu denen nach Madinetschad die Arischen, Iraner und Deutschen zählt. Bekanntlich teilten die INS-Ideologen die Menschheit ein in kulturbildende oder schaffende Völker, Klammer auf, die Arier, Klammer zu, kulturerhaltende, also Träger, die Völker, zum Beispiel die Slawen, Klammer zu, und das kulturzersetzende oder zerstörende Volk, Klammer auf, die Juden, Klammer zu. Wie die Nazis sieht Ahmadinejad die arischen Völker, hier vor allem die Deutschen und die Iraner, durch die Juden, Klammer auf, Zionisten, und die verjudeten USA geknechtet. Und wie die Nazis ständig die Kriegsschuldlüge und die angebliche Knechtung Deutschlands durch Versailles beschworen, die dazu dienten, die Weltherrschaft der Wall Street Juden über die Arier aufrechtzuerhalten, so sieht Ahmadinejad Deutschland niedergedrückt durch die von den Juden und Amerikanern ihnen unterstellte Kollektivschuld am Zweiten Weltkrieg und die Mär vom Holocaust. Die USA und Großbritannien, Siegermächte des Zweiten Weltkrieges wie des Ersten, sind in dieser Sicht der Dinge die gemeinsamen Feinde des iranischen und des deutschen Volkes. Das ist, wie gesagt, keine religiöse, sondern eine völkische Sicht der Weltgeschichte. Die anderen islamischen Nationen kommen darin als Subjekte nicht vor. Der Islam selbst wird nur als eine der monotheistischen Religionen angeführt, deren Stifter und Propheten Ahmadinejad zitiert: Abraham, Moses, Jesus und Mohammed. Wahrscheinlich fällt ihm dabei nicht auf, dass die drei kulturbildend sind, das heißt tatsächlich den Begriff der Menschen von Gott erweiterten Menschen, das heißt tatsächlich den Begriff der Menschen von Gott erweiternden Menschen in dieser Reihe Juden sind. Während der Araber geistig-kulturell nicht viel mehr getan hat, als eine Art gereinigte, um ihre produktiven Widersprüche und geschichtlichen Bezüge beraubte Fassung der Bibel zu verfassen. Die Frage ist, wieso glaubt Ahmadinejad, dass Deutschland im Jahre 2006 für eine Neuauflage der alten Nazi-Ideologie empfänglich sein könnte? Soweit dieser Kommentar. Also es wird sicherlich nicht nur bei der Welt wahrgenommen, was wir hier tun, was die Inhalte sind. Und es ist richtig interpretiert worden, dass das bei Ahmadinejad in der Tat vorhanden ist. Der hat es also wirklich ganz klar ausgesprochen. Und das ist eine ganz wichtige Entwicklung. Der Konflikt mit dem Iran wird sich zuspitzen, es wird einen heißen Krieg geben. Meinst du? Sicher. Das ist längst beschlossen. Nicht? Und das ist die Verteidigungslinie. Das heißt, die iranische Atombombe ist keine materielle, sondern eine geistige. Und deswegen ist auch diese Holocaust-Konferenz so wichtig. Nicht? Der hat das voll erkannt und weiß, dass die Juden an dieser Stelle zu packen sind. Richtig. Und die Entwicklung jetzt im Libanon hat das nochmal mit Energie aufgeladen. Und das kommt in den kommenden Monaten noch in einer Schärfe aufs Tapet. Da müssen wir also dann auch wirklich wissen, dass die natürlich erwarten, dass hier in Deutschland was passiert und wir in Deutschland natürlich erwarten, dass Ahmadinejad diese Linie international durchsetzt. Was, wie würden wir denn reagieren in Falle eines vorgetäuschten, was natürlich nicht sein kann, eines vorgetäuschten Hisbollah-Angriffs auf eine BRD-Bundeswehr-Brigade, die würde absinken und 12 Zinkzeiger kommen in Frankfurt-Main an? Das von mir aus 100. Ja, aber ich sag mal so, die versuchen doch, Bestimmung zu machen pro Israel und gegen die Araber, obwohl die Deutschen noch eine der islamischen Welt mehr sind als die Juden. Du fragst eben... Ich meine, als wir... Du fragst eben ganz einfach, wie wir reagieren. Du meinst wahrscheinlich die Bundesregierung oder wen? Na, sagen wir mal so, wie könnten wir Antworten auf Reaktionen der Bevölkerung, also das ist nicht das deutsche Volk, sondern die Leute, die von Bild und allen anderen Medien der BRD aufgehetzt sind. Wie kann man das sagen? Frau Barner möchte dazu was sagen. Vorher, ich befürchte, da haben Sie nicht recht, dass es eine geistige Auseinandersetzung ist. Es geht darum, wie das Öl in den nächsten Jahren bezahlt wird. In Dollar oder in Euro. jetzt Euro für ihr Öl. Was machen die Amerikaner? Die machen den Krieg. Nein? Der Krieg ist beschlossene Sache. Aber nicht wegen der Geistigen, sondern wegen Öl. Das hängt doch alles zusammen. Letztendlich ist es eine geistige Auseinandersetzung. Und die Lösung dieses Konflikts ist, dass eben das, was in Deutschland 1933 angefangen hat, fortgesetzt wird. Und nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in anderen Ländern. Und das ist das, was Sie fürchten. Und weil diese Auseinandersetzung mit Öl, die wird schließlich dann durch Kräfte geführt, die im Islam zum Beispiel ihr Leben nicht so hochschätzen, dass sie sich dem Feind unterwerfen, nur weil er über schlimme Waffen verfügt, sondern sagen, lieber sterben wir, aber wir kämpfen. Ne? Und dann werden sich die Kräfte, die materiellen Kräfte des Feindes, sehr schnell erschöpfen. Und dann wird im Hinterland des Feindes dieser geistige Prozess eine wichtige Rolle spielen, nämlich die Rolle der Juden, die in dieser Ölgeschichte natürlich jetzt auch dran sind. Die Juden wollen das Öl, die wollen die Weltherrschaft. Wer das Öl hat, hat die Weltherrschaft. Nicht? Kommt weltweit eine Bewegung auf gegen die Juden. Das geht in Amerika jetzt schon los. Es ist aber auffallend, dass erst in den letzten Jahren, so seit 4, 5 Jahren, auch Staatschefs wagen, die Juden öffentlich anzugreifen. Das fing an mit dem Dr. Martyr vor... Mit dem? Martyr. Martyr. Ja. Und dann kommt der Chavez, der Iraner, das ist ja mehrere. Das kann ja fast jetzt war zum ersten Mal, das ist noch 50 Jahre lang, nichts passiert, hat ein Staatschef ganz offensichtlich das Judentum gestellt. Auch gegen Malaysia. Und der Iran und auch Thailand waren im Übrigen, ich weiß, das bekannt ist, die beiden einzigen Länder damals, die sich geweigert haben, den Film Schindlers Liste aufzuführen. Das ist auch hochinteressant. Das waren die beiden Länder. Das haben viele wissen das nicht. Im Iran ist der Film nicht aufgeführt worden und in Thailand auch nicht. Weil die beiden einzigen Länder, so viel ich weiß, die sich geweigert haben, den Film zwangsaufzuführen. In Deutschland wurde er zwangsaufgeführt, die Schulklassen mussten ja alle hin und in anderen Ländern ja auch. Aber die beiden Länder haben sich geweigert. Ja, aber wenn ich weiß, muss dann zum Besuch auch selbst zusammen. Travis hat doch Staatsbesuch bei Russland gemacht. Ja, ja, ja. Ich darf ich noch mal eben eine Frage an Horst Mahler stellen, und zwar zu dieser Konferenz. Wenn du bis dahin nicht in Anführungsstrichen einberufen bist, hast deinen Pass wiederbekommen, könntest du dann, obwohl das ansteht, da noch hinfahren oder ist das nicht? Könntest du? Solange ich nicht zum Strafantritt geladen werde, kann ich mich freiwillig. Kann man, könntest du? Es geht da nicht als entziehen. Na dann. Gut. Mhm. Könnte aber. So, bitte, jetzt. Erst waren Sie, glaube ich, zuerst dann die beiden, bitte. Also, es ist hier so ein bisschen bekannt vielleicht, dass ich aus einer deutsch-iranischen Familie komme. Nein. Ich bin 3 Wochen im April im Iran gewesen, bei Mannschaftsbesuch und im ganzen Land über 5000 Kilometer umgefahren. Wenn Interesse besteht, kann ich vielleicht ein bisschen was erzählen, wie die Stimmung da ist und so. Es ist so, dass es geht praktisch nur um das Öl. Ja. Was auffällig ist, wo sie sind in jener Stadt, ist alle 100 Meter, sind wunderschöne Bilder, teilweise in Fliesentechnik, von den sogenannten Märtyrern. Das sind nämlich die gewesen, die damals bei dem irakischen Krieg ihr Leben geopfert haben, auf iranischer Seite allein 1,5 Millionen Soldaten. Und da habe ich mir manchmal gewünscht, was ist denn mit unseren Heerführern gewesen? Alle 100 Meter sehen Sie in den Straßen unendliche Bilder, teilweise 20 Quadratmeter groß. Und da steht immer unter, was Sie geleistet haben. Welcher Abschnitt und sowas. Ich bin auch direkt an der irakischen Grenze gewesen. Da in Abadan und in der ganzen Gegend. Habe mit vielen Leuten auch gesprochen, auch nicht zuletzt mit unserer Verwandtschaft. Also die Iraner, die fürchten die Amerikaner unglaublich. Und die sagen, die wollen unser Öl. Damals, wo sie ihn wollte, ja nur im Auftrag der Amerikaner hat er ja auch gehandelt. So, und das fürchten sie. Und deswegen sagen alle, wir wollen die Atombombe haben. Aber nicht unbedingt nur auf Israel zu werfen, sondern als Abschreckung, damit uns keiner angreift. Also das sitzt wie ein Stachel im Fleisch vom Volk trennen. Da haben sie also eine fürchterliche Angst. Andererseits sagen sie, die sind überzeugt davon, dass die Amerikaner wahrscheinlich noch dieses Jahr angreifen. Aber wir lachen darüber. Mittlerweile sind wir 72 Millionen Leute und der Iran, kann man nicht mit Irak vergleichen. Das ist ein Riesenland, 5,5 Mal so groß wie Deutschland. Und die Amerikaner, die wären nie in der Lage, da einzumarschieren. Sie könnten sicher ihre Bomben werfen und Atomanlagen bombardieren. Das können sie alles machen. Aber wir lachen darüber. Die kriegen uns als Nation 5000 Jahre alte Kulturen. Die kriegen uns nicht unter. Ja. Ja, ganz kurz noch gesagt, ich bin an einer Atomanlage sind wir auch vorbeigekommen, in Natanz. Das ist witzigerweise direkt neben einer Fernverkehrsstraße. Man glaubt das nicht. Aufgefallen ist es mir dadurch, dass unser Reiseführer, war ja in einem Bus waren wir unterwegs, aber nur Verwandtschaft, der sagte, pass auf, jetzt kommt die Atomanlage hier. Ich sage, ich sehe überhaupt nichts. Bis ich so einen Hügel sah, der war vielleicht 20 Meter hoch, und da sitzt einer auf der Vierlingsflak oben und guckt in den Himmel, eine kleine Vierlingsflak. Ich sage, was soll das denn bedeuten? Das war unterirdisch. Dann sind wir 10 Kilometer weiter gefahren, dann kamen plötzlich zwei, drei Hügel wieder mit der Vierlingsflak. War nicht zu sehen, alles platt. Nur ein paar kleine Hügel. Und dann kam die richtige Atomanlage, das zieht sie in Natanz über 30 Kilometer hin. Nur dort, die haben ja angeblich 300 Anlagen im ganzen Land. Und von der Verwandtschaft habe ich erfahren, die sind in Natanz bis 75 Meter tief runtergegangen. Und das ist eine ganze Stadt, die ist eingezäunt, da waren ungefähr 10 Vierlingsflakgeschütze herum, was das wohl, weiß kein Mensch. Und die kommen auch nicht raus, die wohnen alle da, die Wissenschaftler. Und mehr ist da an sich gar nicht zu sehen. Also es ist, sieht wirklich so aus, dass es überwiegend unterirdisch sich da alles abspielt. Aber erstaunlich finde ich, im Land ist eine unfassbare Hochkonjunktur in Gange. Allein der Basar von Teheran hat 10.000 Geschäfte, Isfahan noch 4.000 Geschäfte, da kann man ja wochenlang rumlaufen. Da wird gekauft, also ich habe sowas überhaupt noch nie gesehen. Die Leute stehen Schlange in den Geschäften, also keine, das sind keine Bevorratungskäufe, keine Hamsterkäufe. Die kaufen Goldschmuck und so, da ist wirklich Geld vorhanden. In Teheran werden Hochhäuser gebaut. Alles aus Marmor, innen und außen, sagenhaft einfach. Und unser Verwandtschaft, das sind schon ein bisschen betuchte Leute, das alles drin, Ärzte, Rechtsanwälte und Bauingenieure, also denen geht es also wirklich gut, kann man nicht sagen. Also die fürchten die Amerikaner nicht. Nur ganz zum Schluss will ich noch kurz was sagen, was mich sehr gewundert hat, im ganzen Land amerikanische Werbung. Ich sage, das gibt's doch nicht. Coca-Cola, Westinghouse, also Kühlschränke beispielsweise, Gillette. Ich habe gesagt, wie ist das möglich? Wir waren ja überall bei der Verwandtschaft eingeladen. Ja, die neuesten Westinghouse-Kühlschränke. Ich sage, ihr habt doch alle ein Embargo. Das ist wohl richtig. Von Amerika selber kommt auch nichts rein. Nur das kommt alles über Dubai. Ich sage, was sagt der iranische Zoll dazu? Ja, gar nichts, das kommt alles rein. Und da laufen auch ganz merkwürdige Sachen. Zum Beispiel, da hat man mir erzählt, der Rafsanjani, der hat das ganze kanadische Autobahnnetz vor ein paar Jahren gekauft, um da Mautgebühren und sowas zu kassieren. Also man blickt da manchmal nicht so ganz durch, was da für merkwürdige Connections existieren. Ne? Aber Moment, das iranische Autobahnnetz? Nein, kanadisch. Das ist kanadisch. Wobei, da ganz kurz noch gesagt, die Mullahs, die sind nicht besonders beliebt, aber sie haben die ganze Schwerindustrie, sie haben alles in der Hand. Also die wissen schon, damit umzugehen. Und vielleicht zur Atomwirtschaft noch zu sagen, also so viel ich weiß, ich habe neulich einen Vortrag gehört von dem Professor Shui da, WSAG oder wie die Partei da heißt, aber er hatte glaube ich eine Menge Ahnung, was Energie betrifft. Und er sagte, Iran braucht zurzeit 40.000 Tonnen Megatonnen pro Jahr für die Schwerindustrie, die werden in 15 Jahren, nachdem die Industrie, die Schwerindustrie, die wächst da wie verrückt, da werden sie 120.000 Tonnen brauchen. Und sie wissen, auch ihr Erdöl ist irgendwann begrenzt. Und deswegen bauen sie ihre Atomwirtschaft auch so enorm aus zurzeit. Ne? So. Und wie habt ihr euch unterhalten? Deutsch oder Iranisch? Es ist so, also in unserer Verwandtschaft gibt es mehrere Leute, die in Deutschland studiert haben, die sprechen perfektes Deutsch. Ja. Man kann sich auch Englisch unterhalten. Und wo es nicht ging, ja, da hat meine Frau, die ist Iranerin, die hat es dann übersetzt. Und wir haben auch noch so allgemeinpolitisch gesprochen, was Sie so von den Deutschen halten. Also ich war ja früher auch immer in Afghanistan. Also Afghanistan und Iran sind die Länder, die unfassbar deutschfreundlich sind. Ne? Ja. Und sehr hitlerfreundlich sind. Das berühmte Beispiel. Warum lässt ihr euch das alles gefallen? Das ist eben so in Deutschland. Das ist schwierig. Es gibt keinen Aufstand, es gibt nichts. Wird so hingenommen alles. War doch im Iran, die diese Fußballspiele, ja, die Hitlerhus gezeigt haben. War sie dann? Ja, ja. Im Iran. Ja. Also diese, die Iran ist so. Wollten doch nicht alle gleichzeitig reden. Die sind also nicht so einfach zu unterdrücken wie wir. Also die sind schon, die lehnen sich schon auf. Ja. So, sind noch jetzt Fragen. Jetzt hat sich die ganze Zeitung gemeldet. Das eine hat sich schon erledigt, viel weiter, aber das andere zum Thema banale Fragen, wegen Visum und so weiter, wie kommt man denn da rein? Das ist ja vielleicht mal eine Frage für viele, die vielleicht mal da vollkommen problemlos bereisen möchten. Oder man muss ein Visum natürlich haben, das beantragt man beispielsweise in Hamburg oder wo auch immer. Konsulat. Das ist nicht billig, kostet 60 oder 70 Euro. Und das kriegt man so innerhalb von 3 Wochen problemlos. Da muss man jetzt schon bestellen. Ja, und das war's. Das ist also, der Tourismus ist da sehr hochgeschrieben und sie sind alle unfassbar deutschfreundlich. Sie werden von wildfremden Menschen zum Tee eingeladen, zum Essen eingeladen, die sie überhaupt nicht kennen, einfach auf der Straße. So wie sie sich als Alemannia zu erkennen geben. Kann ich eigentlich nur bestätigen. Wir haben also auch so eine Persien-Rundreise gemacht. Ich habe noch nie so viele nette, freundliche, höfliche, aufgeschlossene Menschen gesehen wie in Persien. Oft gerade die jungen Mädchen, die waren in schwarze Tücher eingehüllt von den Knöcheln bis zu den Haarspitzen, aber die waren lustig und fröhlich und alles. Lisa, ich habe sowas noch nie woanders gesehen wie gerade da. Das war hier eine Rolle. Ja. Das hat auch eine historische Dimension. Der Iran, der war ja im Zweiten Weltkrieg neutral. Ja, das hat den Sowjets, den Engländern und den Amerikanern aber gar nicht gefallen. Richtig. Und sie haben einen unerklärten Krieg gegen den Iran begonnen. Die kaiserliche Armee des Irans hat nach einer Woche kapitulieren müssen. Und das Land wurde dann wie später Deutschland in Besatzungszonen aufgeteilt, in eine sowjetische und eine englisch-amerikanische. Und das sitzt denen immer noch im Bewusstsein, im Nacken. Das ist wenig bekannt. Ja, und auch der Sturz Mossadegs, nicht? Ja. Das war dann später. Ja, aber das ist auch noch wahrscheinlich. Ja. Aber damals schon nach der Devise verfahren, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Aber der Iran war tatsächlich neutral. Die Türkei war ja auch neutral. Aber deren Neutralität war offenbar aus Sicht der Alliierten eher hinzunehmen als der Iran. Während des Krieges sind aber deutsche Flugzeuge dort also gelandet und sind dort gewesen. Im Iran? Ja. Im Iran, ja. Im Iran, ich weiß da ein bisschen Bescheid, weil ich dort geboren war. Bitte etwas lauter. Ich bin im Iran geboren. Ich bin dort auf die Welt gekommen. Ah ja. Und deswegen kenne ich die Zusammenhänge ein bisschen besser. Tatsächlich gab es im Iran eine deutsche Militärmission. Ja. Und es gab eine ganze Reihe von Leuten, die dort für die deutsche Regierung gearbeitet haben, darunter mein Vater. Als dann die Russen und die Amerikaner angegriffen haben, das war ein richtiger Krieg, der dauerte 3 Tage und man sagt, dann hätten sie den Kriegsminister bestochen, aber sowieso existierte damals keine richtige iranische Armee. Dann haben sie alle Deutschen zusammengefangen und haben sie in einem KZ auf dem Gelände der deutschen Botschaft in Teheran konzentriert, ja, gefangen genommen. Das war ein richtiges KZ, wie man das in den ganzen Filmen sieht. Und in diesem KZ bin ich auf die Welt gekommen. Ich wollte aber noch etwas sagen, weil Sie sagen, wie können die das kanadische Autobahnnetz auch aufkaufen? Das ist das gemeinsame Problem der Ölländer, die nicht korrupt sind. Ja? Das macht China so, obwohl China kein Ölland ist, aber sie exportieren in gewaltigen Mengen nach Amerika und kriegen dafür Dollars. Jetzt mit diesem bedruckten Papier können die Chinesen eigentlich nichts anfangen. Aber sowohl die Iraner als auch die Chinesen und die Inder auch kaufen auf der ganzen Welt Sachwerte dafür ein. Goldbergwerke, Silberbergwerke, Ölgebiete. Und auf diese Weise ist das, ich habe das nicht gewusst, wurde offensichtlich auch das kanadische Autobahnnetz aufgekauft. Ja? Die versuchen auf Teufel komm raus mit diesen grünen Scheinchen irgendwas Sinnvolles zu tun. Als die Saudis nicht. Ja, da kriegt das alles der König oder die königliche Familie, die leben ins Haus und raus. Es gibt ja kaum Saudi-Araber, es gibt nur ganz wenige. Ja. Für das Geld, das hinter denen steht. Ja. Und so ist es auch in Kuwait. Das stimmt nicht ganz. Also ich glaube, 7% des amerikanischen Volksvermögens ist in Händen von Saudi-Arabien. Also meistens davon der Königsfamilie. Ja, wieso stimmt das nicht? Dann stimmt es doch. Sie bestätigen das doch. Das falsch, das ja. Ich habe das Nein ausgehört, dass das nicht so sei. Das wollte ich nicht sagen. So. Die Länder, die hohe Dollareinnahmen haben, versuchen mit diesen im Prinzip wertlosen Dollars hinter dem Dollar nicht. Ich dachte, sie schließen Saudi-Arabien aus von dieser Politik. Ja, ja. Saudi-Arabien besitzt gerade am amerikanischen Volksvermögen etwa 7%. Ja. Die Königsfamilie. Zum Großteil. Ja, eben, das ist der Unterschied. Das stimmt auch. Bei der großen Ölkrise in den 70er Jahren haben die Saudis die Industrie der halben Welt aufgekauft. Ja, die sitzen auch bei Daimler drin und bei Siemens und überall. Das stimmt schon. Aber das sind eigentlich keine Sachwerte, sondern das sind eigentlich Wertpapiere. Ja? Also das ist ein Anlagevermögen für die saudische Königsfamilie. Was machen wir mit unserem ganzen Geld? Und dann legen sie es halt in Aktien an. Ja? Während die Chinesen und auch die Inder und eben die Iraner sagen, wir kaufen etwas für diese Dollar ein, was wir morgen noch brauchen können. Die Wertpapiere können sie in den Ofen stecken. Bei der großen Dollarkrise. China hat ja mittlerweile die meisten Dollars der Welt. Wenn die da ein paar Dollar auf den Markt schmeißen, stürzt die USA ab. Ja, also auch China nicht anscheinend. Ja, könnte selber nicht. Die USA kaufen ja auch auf der ganzen Welt auch Sachwerte ein. Brauchen wir nur in Deutschland um zu gucken. Also die klären erstmal klar. Ja, die bekommen mit ihren wertlosen Dollars und kaufen unsere ganzen Wohnungen und Firmen. Die Japaner haben 2000 Milliarden Dollar. Die Japaner haben noch mehr als die Chinesen. Die sind mal bedroht worden. Die sind bedroht worden, als sie das mal einlösen wollten. Die wollten ja einlösen. Einlösen. Da hat der Chinese gesagt, man möge nicht vergessen, wo die, ich weiß nicht welche Flotte, wo die in Okinawa oder wo lag. Das mögen sie nicht vergessen. Und die Drohung reichte. Das hieß also ganz klar Kriegserklärung, wenn ihr das einlöst. Ja, ja. Das berichtet übrigens Ferdinand Lips in seinem Buch Die Goldverschwörung. Ja. Und er ist sicherlich einer, der also zu diesen Kreisen Zugang hat. Er ist nämlich der Mitbegründer der Rothschild Bank in Zürich gewesen. Hat sich dann selbstständig gemacht und ist jetzt so als Schriftsteller tätig und hat diese ganzen Geschichten zusammengetragen. Ist er gestorben jetzt, ja? Letztes Jahr ist er gestorben. Letztes Jahr? Und der berichtet eben auch darüber und beruft sich auf einen Gewährsmann, dessen Zuverlässigkeit für ihn außer Frage steht, aber kann er natürlich nicht namentlich nennen. Haben Sie nicht das Gefühl, dass der gestorben wurde nach diesem Buch? Nein. Manche sterben auch natürlich. Es gibt auch Menschen, die natürlich sterben. Nein, man muss der Ferdinand Lipsis jenen absolut treu geblieben. Er plädiert nämlich für die Wiedereinführung der Goldwährung. Genau. Und wenn man weiß, wo das Gold geblieben ist, dann weiß man, dass er eine in den Händen der Juden fest verankerte Weltwährung haben will. Das wäre also der Schlussstein der jüdischen Weltherrschaft. Wolltest du, Klaus wollte gleich, nein? Nee, nicht gut. Lieber Maler, jetzt habe ich gerade, falls war das traurige Wort Tod hier in die Runde. Können Sie etwas zu sagen, wenn Sie Kontakt haben zum Tod Uwe Leißenrings? Ja, keine Zeit. Nur das, was über die Presse gelaufen ist. Also. Ist das nicht Möllermann 3-2? Wer ist das? Leixenring, der ist SPD-Landtagsabgeordneter im sächsischen Landtag. Bundesvorstand. Als Fahrlehrer. Ja, das ist es nämlich. Der war Fahrlehrer und galt als sehr sicherer Fahrer. Ja. Das ist das Erstaunliche daran. Also das war eher sein Metier, also da, wo er tätig ist, umgekommen ist. Und Möllermann war ein Fachmann im Fallschirmspringen und ist da umgekommen. Also ich sage jetzt mal, das ist doch merkwürdig. Nehmen wir es mal so hin. Ja. War ein wichtiger Mann. Er war also, was man an einem Spiegelartikel, also so ein, naja, die Bürger, die mit einfach Uwe wählen, unser Uwe haben sie ja, da haben sie nicht mehr mit NPD plakatiert, noch Kommunalwahl, da haben sie ihn als Bürgermeisterkandidat in Königstein, da wo auch die Festung ist, da in der Sächsischen Schweiz, unser Uwe, und da hat er da glaube ich 27% oder so abgeräumt, weil er schon bürgerlich ist, also der nette Schwiegersohn aus der Persil-Werbung, der die ältere Dame über den Zebrastreifen geleitet, so einer, und das war eben gefährlich. Der also schön mit so um 4 Uhr beim Kaffeekränzchen am Sonntagnachmittag sitzt. Genau das soll ja verhindert werden. Und also weil er also quasi sich in ein Feld begeben hat, wo quasi der Gegner sagt, das wird uns zu gefährlich. Genauso wie diese Möllermann-Nummer da, dass er frontal ja den Friedmann und die Leute da auf die Hörner genommen hat, dann gesagt, und es waren ja 5 Wochen vorher, ist er seine Sekretärin abgestürzt mit Prellungen. Das war so eine Warnung, die ist ja abgestürzt und dann ist er dann. Also gut, das bringt jetzt nichts, aber ich sage jetzt mal, wenn Sie das Buch vom Möllermann lesen, ja. Klartext, hab ich ja. Dann wissen Sie, warum er runtergekommen ist. Das war wieder ein politischer Mord. Ja. Ich habe noch eine Bitte, allgemein jetzt. Man liest viel Schriften. Ich habe insbesondere jetzt den Pierre Krebs darauf angesprochen. Und dann die Gesellschaft. Ein Artikel Gesellschaft. Ich sollte Volk heißen. Wie oft muss ich streichen Gesellschaft? Es wird auch in unseren Kreisen dieses dumme Wort angenommen statt Volk. Was? Oh. Vielleicht handelt es sich um eine Gesellschaft ohne Haftung. Nein, also, Frau Bahner, der Begriff Gesellschaft hat seine Berechtigung, das kennzeichnet das Verhältnis, die Einzelnen als egoistische Bedarfsträger auf Einzelne als egoistische Bedarfsträger treffen und die austauschen über den Markt. Diese Form des Zusammenhangs bezeichnet man als Gesellschaft. Da aber, wo dann der Einzelne als Teil des Ganzen gesehen wird, dann ist es eben Volk. Das wird vielleicht auch noch dann morgen Gegenstand dieser Gespräche sein. Es ist Gesellschaft, die sind mehr oder weniger Multikulti. Ja, nee, zerstäubt, sind Sozialatome, bilden keinen wirklich lebendigen Zusammenhalt. Aber das ist nur möglich, wenn vorher schon die Gemeinschaft da ist, die eben dieses gesellschaftliche Geschehen schützt durch ihre Macht. Und da ist jeder gefordert und da muss es dann dem auch hergeben, wenn es notwendig ist, nicht wahr, dann wird er also Soldat und muss sein Volk verteidigen und sein Leben in die Schanze werfen. Und das machen sie auch. Das sind also wichtige Unterscheidungen und wir werden mit der Gesellschaft nicht fertig, wenn wir sie jetzt also als Begriff streichen und überall Volk sagen. Dann wären wir unscharf in unseren Argumenten. Wir müssen klar sehen, es sind zwei verschiedene Sphären. Und dann ist aber richtig, man will das deutsche Volk in Vergessenheit versetzen und nur noch von der Bevölkerung und von der Gesellschaft sprechen. Und von Menschen. Die Weil Menschen. Es sich ja nur um Wirtschaft handelt. Nicht nur um Deutsch. Die Menschen. Die Menschen in Deutschland. Die Menschen in China. Die Leute. Die Menschen in Libanon. Wahrscheinlich sind Libanesen gemeint. Aber jetzt ist es 10:15, wie würde sagen, wir fangen das Thema nicht mehr an, nicht? Wir haben noch Zeit, würde ich sagen. Ja, wir wollen doch noch zur Konferenz sprechen im Iran, wie wir uns darauf vorbereiten. oder wehrt sich darauf? Ja, wir sollten aber vielleicht ein bisschen in dem abschließenden Teil, wenn wir ein bisschen uns klar geworden sind, wo wir stehen, was wir wollen, was wir tun. Und dann sind diese Sachen dann sinnvoller zu erörtern. Was wolltest du denn jetzt noch machen? Also ich könnte jetzt noch die Zeit nutzen, einen kleinen Ausschnitt aus der Verfassungsbeschwerde, die ich gerade vorbereite. Deswegen, also ich muss mich jetzt schon mal entschuldigen. Ich bin noch nie so unvorbereitet in so eine Runde gegangen wie diesmal. Das hängt halt damit zusammen, dass ich jetzt unter ziemlichem Zeitdruck bin. Denn ich muss damit rechnen, dass ich Pause machen muss. Und da sind noch ein paar Sachen zu regeln. Ich will es noch abwenden, indem ich zum Bundesverfassungsgericht gehe und sitze gerade an einer Verfassungsbeschwerde. Und dann könnte ich hier eine Vorbemerkung, die ich dem eigentlichen inhaltlichen Teil dieser Verfassungsbeschwerde voranstelle, mal kurz vortragen. Und dann wäre die Zeit, glaube ich, genutzt. Da kommen wir nämlich jetzt auf diese Begriffe und was da alles ist. Und ich will das aber auch hier zum Gegenstand dieses Wochenendes machen, um mal uns selbst vorzuführen, wie weit wir nach meiner festen Überzeugung noch entfernt sind von einem Bewusstsein, das die Realität richtig wiedergibt. Und da hilft uns eben jetzt dieser Vorstoß von Ahmadinejad, der von diesen ganzen zeitgenössischen Terminologien weggeht und sich wieder der nationalsozialistischen Terminologie annähert. Und das ist der deutsche Volksgeist. Das wird nur so dargestellt, als sei Hitler von irgendwoher gekommen, als der böse Geist. Das hat nichts mit dem deutschen Volksgeist zu tun, das ist Nationalsozialismus und den hat man erledigt. Und da bin ich also hier bei der Vorbemerkung, das den Richtern klar zu machen, worum es eigentlich geht. Die nachfolgenden Ausführungen, die dann kommen, es geht immer um die Frage, kann man die Frage nach dem Grund der Feindschaft gegen Juden erörtern. Oder ist das schon ein Verbrechen? Die nachfolgenden Ausführungen enthalten scheinbar einen unmittelbaren Angriff auf die weltanschauliche Geborgenheit der mit der Sache befassten Richter. Es scheint, als mute der Beschwerdeführer, das bin ich, ihnen nichts Geringeres zu, als die ersatzlose Preisgabe ihres Glaubens an die Gleichheit aller Menschen. Mensch, hier verstanden als Gattungsbezeichnung für alle Wesen, die ein menschliches Antlitz tragen, mit Sprache begabt, des Denkens fähig und vermutlich guten Willens sind. Ein solches Vorgehen gilt im Allgemeinen als unklug. Statt den Favor Judicis, also das Wohlwollen des Gerichts, zu wecken, könnte es Ablehnung, ja Hass hervorrufen. Weil der Mensch ohne sie nicht wirklich leben kann, ist wirkliche Weltanschauung im tiefsten Inneren seines Wesens fest verankert, ja mit ihm identisch. Es ist reiner Selbstschutz, wenn er seine Weltanschauung durch Angst und Aggressionsmobilisierung gegen Anfechtung und Verlust versichert. Und Richter sind halt auch nur Menschen. Sie wissen noch nicht, dass ihnen vom Beschwerdeführer keine Gefahr droht. Dieser nicht der Teufel ist, These, für den sie ihn vermutlich halten. In Wahrheit wird den Richtern, wenn sie bereit sind zuzuhören, nur die Bewusstmachung angetan, dass ihre Weltdeutung, in deren Mittelpunkt die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz steht, von der Judenheit aus innerster Überzeugung zurückgewiesen und diejenigen von ihr, der Judenheit, verlacht werden, die dem Gleichheitsdogma anhängen. Nichtsdestoweniger sind die Juden die eifrigsten Propagandisten der Formel von der Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz. Und das gilt es zu verstehen. Ein Gedankenexperiment mag dabei helfen. Gesetzt den Fall, es gäbe ein Volk oder einen völkisch geprägten Kultverband, in dessen heiligen Schriften der Wille zur Verknechtung und oder Ausrottung aller anderen Völker als Gebot des Gottes ausgegeben wird, zu dem, die diesen Verband angehörenden Menschen inbrünstig beten. Könnte dann noch von der Gleichheit aller Menschen die Rede sein? In welcher Hinsicht? Weil sie alle sterblich sind? Wäre diese Gleichheit das Wesen des juristischen Gleichheitsdogmas? Ist der Satz von der Gleichheit vor dem Gesetz etwas anderes als die bis zum Beweis des Gegenteils geltende Vermutung, dass jeder Einzelne von dem allgemeinen, das heißt vernünftigen Willen, Klammer auf, Recht und Gesetz, durchdrungen und bestimmt sei, dass ihm deshalb zu trauen sei und kein Misstrauen seine Lebensgüter und Rechte schmälern dürfe. Überlegen Sie mal, was machen wir mit Menschen, die in unserer Mitte leben und die nicht von dem Willen, dem Gesetz gehorsam zu sein, durchdrungen sind, sondern ständig das Gesetz verletzen. Wir nehmen sie aus der Gemeinschaft raus und tun sie in ein Gefängnis oder wir richten sie hin. Das heißt, die Zugehörigkeit als Mensch zur Menschengemeinschaft hat immer zur Voraussetzung, dass guter Wille im Menschen wohnt und er sich in diesem Sinne sittlich, moralisch verhält und nicht ständig Leute umbringt, ausraubt, vergewaltigt. Wenn nun Menschen als Kultverband zu allen anderen Menschen dieses Verhältnis haben, sie auszurauben, sie uns zu unterdrücken und sie zu töten, können wir sie dann als gleich behandeln, sie gewähren lassen? Das ist also der Gedanke, der dahinter ist. Diese Frage steht. Also nochmal, ist der Satz von der Gleichheit vor dem Gesetz etwas anderes als die bis zum Beweis des Gegenteils geltende Vermutung, dass jeder Einzelne von dem allgemeinen vernünftigen Willen, Klammer auf, Recht und Gesetz durchdrungen und bestimmt sei und dass ihm deshalb zu trauen sei und kein Misstrauen seine Lebensgüter und Rechte schmälern dürfe. Das ist die Unschuldsvermutung. Und dann kommt es natürlich darauf an, ob man einen Menschen, der gefehlt hat, der also geraubt, gemordet, vergewaltigt hat, dem muss man das nachweisen und dann wird er seiner Lebensgüter und seiner Freiheit entledigt. Das ist ganz normal, das akzeptieren wir. Jetzt geht's weiter. Wäre etwa der hier unterstellte kultische Volkswille zur Beherrschung und Ausrottung der Völker nicht auch hochmoralisch, da er doch, was hier unterstellt sei, aus dem Gehorsam gegenüber dem Unterwerfungs- und Ausrottungswilligen Gott Jahwe entspringt. Die Juden halten sich für Gott gefällig, für Gott gehorsam und deshalb für moralisch. Das muss man immer wissen. Sie sind keine amoralischen Seinsgegebenheiten. Sie sind moralisch. Sie gehorchen dem göttlichen Befehl. Der diesem Volk vertraglich übertragene göttliche Henkersdienst, wäre er nicht ebenso achtbar wie die Tätigkeit des Scharfrichters, der im Auftrage des Staates den Tod austeilt? Dieser moralisch erhöhte völkische Vernichtungswille wäre eher guter Wille auch für die zur Verknechtung und Ausmordung, ein Begriff von Max Weber, bestimmten Völker? Wie wäre das denkbar? Der Wille der Juden, uns zu beherrschen und zu verknechten und zu vernichten, ist für uns kein guter Wille. Sie nehmen nicht teil an der Gemeinschaft der Menschen guten Willens, aus unserer Sicht heraus. Wie wäre das denkbar? Oder wäre dieser Wille gut nur für jenen satanischen Gott, der erzürnt ist über alle Heiden und ihre Scharen, der ankündigt, sie zur Schlachtung dahin zu geben, dass ihre Leichname gegen den Himmel stinken und die Berge vom Blute fließen? Jesaja 34, Vers 3. Ist es eine Erfindung der Antisemiten, in Anführungsstrichen, also in Parenthese, dass Israel sich für das auserwählte Volk Jahwes hält? Was heißt denn das? Was bedeutet es für das Gleichheitsdogma, dass der Jude nur Juden als Menschen anerkennt, während ihm Nicht-Juden wie das Vieh erscheinen? Babylonischer Talmud, Baba Batra, Folio 114b, Nida 45a, Erubin Folio 61a, Tosefot Folio 94b. Verletzt es nicht die Würde der Deutschen, wenn sie mit Gewalt gezwungen werden, die Gleichsetzung ihres vom Christentum geprägten guten Willens mit dem satanischen Willen Jahwes hinzunehmen? Dazu werden wir gezwungen. Die Juden haben einen Glauben, der es erlaubt, die Fremden auszurauben. Goethe. Dieses kleine Stück, wo er das schreibt, ist jetzt in der neuen Gesamtausgabe Goethes gestrichen. Wird nicht mehr. Kann es zwischen Jahwe-gläubigen Juden und Deutschen Gleichheit vor dem Gesetz geben? Müssen die Deutschen nicht den Schutz vor Ausraubung und Ausmordung zum Inhalt ihres vernünftigen Willens, also des Gesetzes, machen? Kann Arglosigkeit gegenüber diesem Kultverband geboten werden? Wie könnte der deutsche Volksgeist der Judenheit trauen, solange diese Jahwe nicht glaubhaft abgeschworen und seine satanischen Bücher nicht dem Höllenfeuer übergeben hat? Die Deutschen dürfen die hier aufgezeigte Ungleichheit zwischen sich und den Juden nicht erkennen, das ist die Bemühung, deswegen bin ich ja verurteilt, nicht zum Thema machen. Würden sie sich dieser Ungleichheit bewusst, wäre für die Judenheit alles verloren. Deshalb wird die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und vor Gott als höchstrangiges Dogma gepredigt und die Abkehr davon zur Todsünde erklärt. Wir müssen die ganze Thematik der Aufklärung, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, als einen jüdischen Angriff auf unsere Wehrhaftigkeit begreifen. Nicht die Deutschen, sondern die Juden sind es, die aufgrund ihrer Pseudoreligion versuchen, die untrennbaren Momente des Gattungswesen Mensch zu trennen, indem sie anderen Völkern das Menschsein streitig machen. Wir sind nur Vieh für sie. Dieser Versuch wird vom unbegriffenen Antijudaismus, Klammer auf, fälschlich Antisemitismus genannt, ausschließlich als ein teuflisches Unternehmen wahrgenommen. Das ist unsere Schwäche. Dass wir die Juden nur so als, nur als Teufel wahrnehmen. Sie sind es, aber sie sind auch noch mehr. Es kommt aber darauf an, den Teufel als Gehilfen Gottes bei der Verwirklichung des Heils zu erkennen. Heil, das ist die Selbsterkenntnis des absoluten Geistes oder Gottes in der Welt durch die Weltgeschichte. Das waren also die ständigen Hegel-Bemühungen hier auch in diesem Rahmen als auch im deutschen Kolleg. Der Mensch ist Wirklichkeit nur als Vielheit der Völker in unterschiedlichen rassischen Ausprägungen. Das Nähere erschließt sich durch die aufmerksame Lektüre der Einleitungen zu Hegels Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte und zu Hegels Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, die allgemeinkundig sind. Das ist also der Tipp für die Richter. Da dieser Grundrechtsbeschwerde als Anlage, dieser Grundrechtsbeschwerde als Anlage beigefügten, von der Rechtsanwältin Silvia Stolz verfassten Selbstsicherheitshinweise für den Umgang mit der Wahrheit, machen das Drahtbau wahrnehmbar, in das unser Denken von interessierter Seite getrieben wurde. Sich daraus zu befreien, bringt unschätzbaren Gewinn. Ich hoffe, du hast eine genügende Anzahl von Sicherheitshinweisen mit. Können wir ausdrucken. Ja. Rücken Weltanschauungsfragen in den Bereich gerichtlicher Beurteilung, sind Richter zwangsläufig Partei der je eigenen, in Wirklichkeit aber der ihnen von jüdischer Seite insinuierten Weltanschauung, damit zugleich oft auch Kriegspartei. Wie könnte ein Angeklagter hoffen, den Krieg zwischen feindlichen Weltanschauungen im Gerichtssaal für sich gewinnen zu können, da auf seiner Seite die Ohnmacht und auf Seiten des Gerichts die Macht stehen? Aus diesem Dilemma befreit allein das Angebot der Möglichkeit, die Wahrheit und damit die Notwendigkeit der miteinander im Streit liegenden Weltanschauungen zu erkennen und dadurch einen höheren Standpunkt zu gewinnen, der eine neue Sicht auf die Welt und auf die in ihr streitenden Geister eröffnet. Die Richter würden dadurch nichts verlieren, sondern ein vollkommeneres Wissen erlangen, das heißt einen näheren Ort zu Gott, was einen Zugewinn an weltanschaulicher Geborgenheit mit sich bringt. Das setzt allerdings den Willen zum Verstehen des weltanschaulichen Gegners und seiner Wahrheit voraus. Solcher Wille ist selten und nur in vereinzelten, besonders ausgezeichneten Individuen wirksam. Die 22. Große Strafkammer des Landgerichts Berlin hat diese Gelegenheit für sich nicht genutzt. Fast scheint es, als habe sie sich dumm stellen wollen, um nicht vermintes Gelände betreten zu müssen. Prozesse mit weltanschaulichem Hintergrund gleichen so einer Lotterie. Die Gewinnchancen sind minimal. Und jetzt möchte ich einfach noch zur Ergänzung dessen vortragen, was das Landgericht Berlin zur Abwehr dieser 542 Seiten Beweisantrag zum Judaismuskomplex in die Urteilsgründe geschrieben hat. Der festgestellte Sachverhalt, ich habe das vorhin vorgetragen, erfüllt den Tatbestand der Volksverhetzung im Sinne von 130 Absatz 2 Nummer 1a Strafgesetzbuch. Der Angeklagte ist der geistige Urheber des Textes, er hält ihn nach wie vor für richtig und verteidigt ihn. Weil er den Schriftsatz der Presseöffentlichkeit vorstellte und mit der Verteilung der Kurz- und Langfassung des Schriftsatzes einverstanden war, hat er im Sinne des Gesetzes eine Schrift verbreitet. Dafür genügt, dass nur ein Exemplar in Umlauf gerät. Inhaltlich stachelt der Angeklagte in der fraglichen Passage zum Hass gegen einen Teil der Bevölkerung, die in Deutschland lebenden Menschen jüdischer Abstammung bzw. Glaubens auf. Er bezeichnet den Hass auf diese als ganz normal. Wenn solcher Hass, wie er behauptet, Zeichen einer intakten spirituellen Immunabwehr ist, sind diese Menschen einer Abwehr bedürftig. Wer meint, es gebe Menschen, die zu hassen normal seien, die spirituell ungesund seien, da verfällt ja schon mein Text, und die geistige Gesundheit fürchten, greift deren Menschenwürde an. Ihr ungeschmälertes Lebensrecht als gleichwertige Persönlichkeit, deswegen diese Gleichheitsgeschichte, in der staatlichen Gemeinschaft wird bestritten. Sie werden als unterwertig gekennzeichnet. Dass der Angeklagte vorsätzlich gehandelt hat, außer Frage. Anzeichen für Recht, Anhaltspunkte für Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgründe sind nicht ersichtlich. A. Soweit der Angeklagte in seiner tage- und stundenlang vorgetragenen, später schriftlich überreichten Einlassung eine Rechtfertigung seiner Äußerung bzw. den inhaltlichen Beweis deren Richtigkeit versuchte. Die können nicht mal mehr die juristischen Begriffe auseinanderhalten, nicht? Hier ging es nicht darum, dass ich die Richtigkeit des Antisemitismus beweisen wollte. Das kann man gar nicht beweisen. Das ist nämlich eine Weltanschauung. Und da gibt es bekanntlich keinen Wahrheitsbeweis, der schlüssig wäre im Sinne der juristischen Beweislogik. Es sind Wertungen, Meinungen. Sondern ich habe nur Zeugnisse der Geistesgeschichte aneinandergereiht, um überhaupt zu zeigen, dass wir da ein Problem haben. Und ein zwar ganz dringendes Problem. Und wenn man uns verbietet, über dieses Problem, das unsere Existenz unmittelbar betrifft, nachzudenken und das Ergebnis des Nachdenkens auszusprechen, dann ist irgendwas faul. So. Und jetzt kommt, also soweit der Angeklagte also versucht, eine Rechtfertigung seiner Äußerung bzw. den inhaltlichen Beweis der Richtigkeit zu erbringen, musste er scheitern. Die Aneinanderreihung, Klammer auf, vermeintlich, Klammer zu, antisemitischer Äußerungen kann keinen Beweis für die Richtigkeit des Antisemitismus liefern. Richtig, natürlich, wollte ich auch gar nicht, geht gar nicht. Seine Ausführungen, gespickt mit Zitaten aus dem Alten und Neuen Testament, aus jüdischen Schriften von Karl Marx, von Hegel und so weiter, machen nicht nur zum strafrechtlichen Vorwurf keinen Sinn, sondern sind nicht einmal sonderlich originell. Wenn ich was aus der Geistesgeschichte darstellen will, dann will ich dann originell sein. Sie stehen in der langen Tradition von Versuchen, Antisemitismus, Parenthese, intellektuell, aufzuwerten, ihm einen, Parenthese, Überbau zu verschaffen. Die Wahrnehmung berechtigter Interessen rechtfertigt den Angeklagten nicht. Er war als Anwalt zwar mit der Wahrnehmung der Interessen der von ihm vertretenen politischen Partei betraut, der unter anderem auch eine antisemitische Haltung vorgeworfen wurde, dies gestattet aber keine Angriffe auf die Menschenwürde anderer. Für die Kammer haben sich keine Anzeichen für eine geistige Störung ergeben. Die Abwegigkeit seiner politisch-philosophischen Vorstellungen ist dafür kein Grund. Es ist unübersehbar, dass Teile seiner Selbstdarstellung vom Genuss an der Provokation geprägt waren. Das soll also auch schon schwacher sein. Dies zeigte sich schon an der beifallheischenden, zelebrierten Wortwahl von Teilen seiner Einfassung, Parenthese, Führer und Reichskanzler als Bezeichnung für den Massenmörder Hitler, Parenthese, Endlösung der Judenfrage für eine angeblich, Parenthese, philosophische Auseinandersetzung mit dieser und so weiter. Intellektuelle Selbstgefälligkeit und Geltungssucht sind aber keine Geisteskrankheiten, die im strafrechtlichen Sinne entschuldigend wirken. Soweit also die Aussage. Bist aber auch ein böser Bube, du. Ja, wie ist das gleiche wie bei dem Köbel, nicht? Ich möchte einen wesentlichen Einwand darstellen. Das ist nicht mein Einwand, sondern das ist etwas, was jeder außerhalb unseres Kreises stehende, also auch die Verfassungsrichter, aber auch ganz normale Leute, Verleger oder so, sofort sagen, wenn man in den mit dem Satanismus der Judenheit kommt. Ja? Dass der existiert, habe ich früher nicht gesehen. Seit wir uns kennen, weiß ich das und ich erkenne das. Mir ist das klar. Was Ihrem Schriftsatz jetzt noch fehlen würde, wäre eine Antwort darauf, wenn jemand sagt, ach, das sind ja nur alte, archaische Mythen, danach handeln sie ja nicht, die haben ihre Menschenrechte wie jeder andere, ich verwende das Vokabel absichtlich, sie stehen als Bürger vor dem Gesetz und ihre Religion und ihre Weltanschauung muss geschützt werden und so weiter und so weiter, sie haben ihre Rechte und dass die irgendwelche heilige Bücher haben, in denen von Verbrechen die Rede ist und von schmutzigen Dingen, ein von Gott auserwähltes Volk, das entspricht nicht der Tatsächlichkeit, entspricht nicht der Wirklichkeit. Ja. Ich glaube, man muss, abgesehen von den Zitaten aus der Tora oder aus dem Alten Testament, müsste eine Säule ihrer Argumentation sein und die Juden als ideologische Verfasstheit verhalten sich danach. Das ist, glaube ich, am nächsten Punkt. Wenn sie das nicht nachweisen, dann sagen die Leute nur, ach, der verstand sich in rabbinistische Theorien, baut sich selber was auf, was er nachher widerlegt, das hat alles mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Ich glaube, wenn Sie Schahak zitieren würden, ja, ich hoffe, ich erinnere mich jetzt richtig an den Namen, dann hätte das schon in die Richtung, müsste man auch gehen. Man müsste also nachweisen, dass sich die Juden tatsächlich so verhalten, wie es in der Tora steht. Herr Kümmlich, ich stimme Ihnen voll zu. Diesen Fehler habe ich aber nicht gemacht. Was glauben Sie, was in diesen 542 Seiten drinsteht? Das fängt an mit der Tora, geht über den Talmud, über den Shulchan Aruch und geht bis in die Gegenwart, bis in unsere Tage. Da zeige ich, dass eben dieser Geist heute noch wirksam ist und geht bis zu der Äußerung von Gissim, das ist der, ja, der Chefberater von Sharon gewesen. Sharon liegt wohl immer noch im Koma, wahrscheinlich schon nächsten Monat. Der in Arizona einen Vortrag gehalten hat und gesagt, Kinder, Leute, macht euch keine Gedanken, der Dritte Weltkrieg hat begonnen. Er sagt auch ganz genau das Datum mit der zweiten Intifada. Und ihr werdet ihn fechten, ob euch das gefällt oder nicht. Das geht dann über die Äußerung von Nixon und Billy Graham, wo eben Billy Graham zu Nixon, dem Präsidenten, in einem Gespräch, das aufgezeichnet wurde auf Tonband, und es ist rausgekommen, sagt also wir müssen was machen gegen diesen Würgegriff der Juden, sonst geht dieses Land den Bach runter. Sagt Billy Graham. Billy Graham zu Nixon. Und Nixon hat das Gespräch angestoßen, indem er sagte, wir müssen was gegen Hollywood machen. Wir müssen was gegen die Medien machen. Und da sagt Graham, wenn sie nochmal gewählt werden, dann können wir vielleicht was machen. Und wenn das nicht gelingt, dann geht dieses Land, wir müssen diesen Würgegriff lösen. Sonst geht dieses Land den Bach runter. Und dann wird Lord Disraeli, Premierminister unter Königin Victoria als Beaconsfield, zitiert, der sagt, wir Juden arbeiten in allem den geschäftlichen Interessen der Nichtjuden entgegen. Wir haben uns in die Diplomatie dieses Weltreiches hineingeschlichen und bestimmen die Außenpolitik. Und demnächst werden wir auch den vollen Anteil an der Macht fordern. Dann ist er auch geworden, das hat er noch geschrieben, da war er Disraeli, und dann wurde er Premierminister, er hat sie also bekommen. Alles das ist aufgereiht bis in die Gegenwart. Ist alles drin, aber es hat, wie gesagt, ja nur den Sinn, dem Antisemitismus einen Überbau zu verschaffen. Deswegen ist es unbeachtlich. Es ist wirklich, ja, es ist, also dieser Beweisantrag, ich habe ihn auf CD und so, das muss auch als Material in die Diskussion rein. Es ist immer noch nicht geschafft worden, da haben wir total versagt, diese Geschichte. Ich habe da ein ganzes Jahr dran gearbeitet. Nicht? Und habe viel Material zusammengetragen, dass der Kirche dann war. Das aber nicht nochmal wieder so deutlich herausgestellt, dass es immer wieder behauptet würde, das sei ja archaisch, das ist nur eine alte Literatur, danach würde heute nicht mehr gehandelt werden. Wieso wird es dann neu veröffentlicht? Der Talmud ist ganz neu veröffentlicht worden. Ja, aber dass man das vielleicht nochmal so verstärkt hätte, das kann ich immer nachempfinden. Weiß, das haben Sie denn die 541 Seiten gelesen? Das ist ja ein Beweisantrag nach den Regeln der juristischen Beweistheorie, dass man also eine Tatsache, und das ist jeweils, dass zum Beispiel Rousseau das gesagt hat, dass Voltaire das gesagt hat, dass Goethe das gesagt hat, wird unter Beweis gestellt, in das Wissen eines Sachverständigen in dem Gericht, dieses ganze Material, was verstreut ist. David sagt, das haben Sie gesagt und das hat gewirkt und so weiter. Und dann habe ich dem vorangestellt, damit die wissen, worauf es hinausläuft, ein Versuch, ein Essay, wie man so schön sagt, mit diesem Hegel-Wort, die Vernunft ist wirklich und die Wirklichkeit ist vernünftig. Und gesagt, dieser Satz ist für mich der Leitfaden. Und dann kommt die ganze Geschichte in einen Zusammenhang gestellt, was zwischen den Juden und den deutschen Volksgeistern zugange ist, was das Prinzip, das bewegende Prinzip nach der Hegelschen Geschichtsphilosophie, nach der Heilsgeschichte, heute unsere Situation ist. Und dass wir siegen werden in dieser Auseinandersetzung, weil es das höhere Prinzip, die Juden, das ist die Trennung von Mensch und Gott. Das ist die Individuation, die Zersetzung aller natürlichen Gemeinschaften. Intellektuell, durch das Herabwürdigen alles das, dessen, was uns wert ist, und wirtschaftlich, durch das Geld, die Zersetzung aller Bande der Sittlichkeit und so weiter durch Geld. Alle Werte werden zum Wert des Geldes heruntergebracht. Und das ist ein Zustand, in dem die Menschheit nicht weiter leben kann und auch nicht mehr weiter leben wird. Sie wird sich davon befreien. Und deswegen ist diese ganze Entwicklung jetzt mit dem Iran und mit dem Krieg, den die Amerikaner angefangen haben, natürlich im jüdischen Auftrag. Das sind ja die Juden dahinter. Da werden sie zu Schanden werden. Und das ist das dargestellt. Aber das reicht nicht, das ist also irgendwie im Verborgenen, wir müssen das irgendwie, meine ich, und die Leute. Ich glaube, so. Darf ich da um Zusendung bitten? Was bitten? Nee, kann man abrufen. Man kann es ja abrufen. Also nein, eben nicht. Das geht nicht. Nein, nein, wir seit über einem Jahr bringen wir es nicht fertig, eine Internetseite aufzubauen. Die Schwierigkeit ist nicht technischer Art, sondern natürlich schlägt der Staat sofort zu und bringt die Leute, die damit irgendwas zu tun haben, vor den Kadi und ins Gefängnis. Wir brauchen also irgendwie eine Basis im Ausland, von der aus das hier nach Deutschland, das kann ja weltweit abgerufen werden, aber das haben wir nicht geschafft.